Podcast kommt aus dem Englischen und setzt sich aus den Wörtern iPod und Broadcast zusammen. Ein Podcast ist eine Audio- oder Videodatei zum Downloaden im Internet. Man kann dann einen Podcast kostenlos abonnieren und es sich jederzeit anhören bzw. abrufen. Dazu benötigt man ein spezielles Programm, den Podcatcher, einen Browser wie zum Beispiel iTunes, Winamp oder iPodder, das heruntergeladen und installiert wird. Mithilfe des RSS-Feed werden die Dateien gespeichert. Didaktisch unklug war diese Aufgabe, weil sie nur eine geringfügig festgesetzte Lösung hat. Und sobald der Erste die Aufgabe beantwortet und seine Lösung gepostet hat, können alle anderen sozusagen abschreiben.